Kundgabe 2558. Empfangen durch Bertha Dudde am 23.11.1942. Schöpfung, Kraftempfänger. Nichts ist der ewigen Gottheit zu gering, als dass sie es nicht beachtet oder ihm die Kraft nicht zuströmen ließe. Und nichts könnte diese Kraft aus Gott entbehren. Und darum muss alles in Verbindung stehen mit dem Urquell der Kraft, mit Gott. Es muss ein ständiges Um- und Zuleiten der Kraft aus Gott auf alles, was er geschaffen hat, vor sich gehen. Es muss ununterbrochen das Geschaffene, die göttliche Kraft aufnehmen, weil es sonst aufhören würde zu sein. Nur unter dieser Voraussetzung bleibt das von Gott Erschaffene bestehen. Und nur unter dieser Voraussetzung ist das Werk des göttlichen Schöpfers zu betrachten, wenn es als sein Werk erkannt werden soll. Denn seine Liebe und Weisheit gab allem Geschaffenen eine Bestimmung und ein Ziel. Um das Ziel zu erreichen, muss es seine Bestimmung erfüllen. Und dazu gehört eine Kraft. Die Kraft des Ausführenkönnens dessen, was ihm als Aufgabe ward. Ohne Aufgabe ist nichts im Schöpfungswerk Gottes. Folglich muss auch alles seine Kraft in Empfang nehmen und folglich muss der Kraftempfänger, also jegliche Schöpfung, mit dem Kraftspender in Verbindung stehen, auf dass die Überleitung von Gott auf das Geschaffene stattfinden kann. Und wieder lässt dies die Folgerung zu, dass ein unentwegter Kraftwechsel stattfinden muss, weil nichts die gleiche Bestimmung hat, sondern die den Schöpfungen zugewiesenen Bestimmungen so zahlreich und verschieden sind, dass auch verschiedene Kraftströmungen diese Bestimmungen ermöglichen und so ein immerwährender Wechsel zustande kommt, also das immerwährende Werden und Vergehen erklärbar ist, insofern, als dass die Schöpfungen erst dann eine andere Bestimmung erfüllen oder eine andere Tätigkeit ausführen, wenn sie sich verändert haben. Und darum bleibt nicht die winzigste Schöpfung ohne Kraftzufuhr aus Gott. Und diese Kraftzufuhr zieht eine allgemeine Umänderung nach sich, weil die Kraft aus Gott nichts untätig verharren lässt, sondern eine ständige Veränderung hervorbringt. Und darum darf auch nicht der Zusammenhang von Gott als der erschaffenden Kraft mit seinem kleinsten Schöpfungswerk geleugnet werden. Ansonsten diese Schöpfungen entweder nicht vorhanden wären oder auch ewiglich unverändert blieben, wenn stets und ständig die gleiche Kraftzufuhr dieser Schöpfungen Anteil wäre, also die zur Entstehung nötige Kraft nicht vermehrt würde in sich. Kraft aus Gott muss unbedingt zur Tätigkeit anregen, also Leben erweckend wirken, so dass also das Schöpfungswerk erst dann vergehen kann, wenn Gott seine Kraft von ihm zurückzieht, weil dann jegliche Tätigkeit aufhört, also ein Zustand des Todes einsetzt. Etwas Totes gibt es aber im Weltall in der göttlichen Schöpfung nicht, weil alles Kraftempfänger ist. Folglich muss sich alles in sich verändern, wenn auch in verschieden langer Zeitdauer. Gott erfasst alles mit seiner Kraft. Er lässt nichts aus. Ihm ist nichts zu gering. Denn alles, was ist, ist aus ihm und kann nimmermehr den Zusammenhang mit ihm verlieren. Es kann dies nur irrtümlich annehmen und sich in einem Entwicklungsstadium kraftablehnend einstellen, so dass sie ihm nicht in dem ihm zur Verfügung stehenden Maße zuströmen kann. Immer aber wird es durchflutet von der Lebenskraft, die ihm auch zuströmt, ohne seinen Empfangswillen. Denn diese Lebenskraft ist Urgrund aller Schöpfung. Es ist die Kraft aus Gott, die jedes Sein bedingt. Amen.